Ersterdies sind die Nachkommen von Aaron und Mose aus der Zeit, als Gott mit Mose auf dem Berg Sinai sprach. Zweiter die Söhne Aarons hießen Nadab, der Erstgeborene, Abihu, Eleasar und Itamar. Dritter diese Söhne Aarons waren die gesalbten Priester, die eingesetzt worden waren, um den Priesterdienst zu verrichten. Vierter Nadab und Abihu starben jedoch vor Gott in der Wüste Sinai, weil sie ein unzulässiges Feueropfer darbrachten, sie hatten keine Söhne. Deshalb verrichteten Eleasar und Itamar den Priesterdienst unter der Aufsicht ihres Vaters Aaron. Fünfter und Gott sprach zu Mose, sechster, lass den Stamm Levi vortreten und stelle ihn vor Aaron, den Priester, damit sie ihm dienen. Siebter, sie sollen sich um Aaron und die ganze Gemeinde vor dem Offenbarungszelt kümmern und so den Dienst an der Wohnung verrichten. Achter, sie sollen auch alle Geräte des Offenbarungszeltes sowie alles, was für die Israeliten zu tun ist, pflegen und so den Dienst an der Wohnung verrichten. Neunter, du sollst die Leviten Aaron und seinen Söhnen übergeben, denn sie sind ihm von den Israeliten ganz zu eigen gegeben. Zehnter, Aaron und seine Söhne sollst du beauftragen, ihren Priesterdienst zu versehen, jeder Außenstehende, der sich nährt, soll getötet werden. 11. Und Gott sprach zu Mose, zwölfter, ich selbst habe die Leviten aus den Israeliten ausgewählt, anstelle aller erstgeborenen Söhne Israels, die zuerst geboren wurden, damit die Leviten mir gehören. 13. Denn alle Erstgeborenen gehören mir. An dem Tag, als ich alle Erstgeborenen in Ägypten tötete, habe ich, Gott, mir alle Erstgeborenen in Israel gewidmet, sowohl Menschen als auch Vieh, sie sollen mir gehören. 14. Und Gott sprach zu Mose in der Wüste Sinai, 15. Zähle die Söhne Levis nach ihren Familien und Geschlechtern, du sollst alle männlichen Personen von einem Monat an und älter zählen. 16. Da zählte Mose sie, wie Gott es befohlen hatte. 17. Dies sind die Namen der Söhne Levis, Gerson, Kahat und Merari. 18. Die Söhne Gersens nach ihren Geschlechtern waren Libni und Simei. 19. Die Söhne Kahats nach ihren Geschlechtern waren Amram, Jesa, Hebron und Uziel. 20. Die Söhne Meraris nach ihren Geschlechtern waren Mahili und Musi. Dies sind die Geschlechter der Leviten nach ihrer Abstammung. 21. Von Gerson stammen die Geschlechter der Libniter und der Simeiter ab. Dies sind die Geschlechter der Gersoniter. 22. Die Gesamtzahl der gezählten männlichen Personen von einem Monat an und älter betrug 750023. Die Geschlechter der Gersoniter lagerten hinter der Wohnung im Westen. 24. Der Anführer der Söhne Gersens war Eliasaph, der Sohn Lais. 25. Am Offenbarungszelt hatten die Söhne Gersens die Verantwortung für die Wohnung, das Zeltdach, seine Überdecke und den Vorhang vor der Tür des Offenbarungszeltes. 26. Sie waren auch für die Vorhänge des Vorhofs, den Vorhang vor der Tür des Vorhofs, der die Wohnung und den Altar umgab, sowie für die zugehörigen Seile und alle damit verbundenen Aufgaben zuständig. 27. Von Kahat stammen die Geschlechter der Amramiter, der Jesehariter, der Hebroniter und der Osiliter ab. Dies sind die Geschlechter der Kahatheter. 28. Ihre Zahl, alle männlichen Personen von einem Monat an und älter, betrug 8600, die den Dienst am Heiligtum verrichteten. 29. Die Geschlechter der Söhne Kahats lagerten an der Südseite der Wohnung. 30. Der Anführer der Geschlechter der Kahatheter war Elisaphan, der Sohn Uziels. 31. Sie hatten die Verantwortung für die Lade, den Tisch, den Leuchter, die Altäre, die heiligen Geräte, mit denen sie den Dienst verrichteten, und den Vorhang, sowie alle damit verbundenen Aufgaben. 32. Der oberste Anführer der Leviten war Eliasar, der Sohn Aarons, des Priesters, der die Aufsicht über diejenigen hatte, die den Dienst am Heiligtum verrichteten. 33. Von Merari stammen die Geschlechter der Mahliter und der Musiter ab. Dies sind die Geschlechter Meraris. 34. Die Gesamtzahl der gezählten männlichen Personen von einem Monat an und älter betrug 620035. Der Anführer der Geschlechter Meraris war Zuril, der Sohn Abihais, sie lagerten an der Nordseite der Wohnung. 36. Den Söhnen Meraris war die Sorge für die Bretter der Wohnung, ihre Riegel, Säulen und Füße, samt allen ihren Geräten und allem, was dazu gehörte, übertragen. 37. Sie waren auch für die Säulen des Vorhofs ringsum mit ihren Füßen, Pflöcken und Seilen verantwortlich. 38. Vor der Wohnung, im Osten vor dem Offenbarungszelt, lagerten Mose und Aaron mit seinen Söhnen, die den Dienst am Heiligtum für die Israeliten verrichteten, jeder Außenstehende, der sich nähert, sollte getötet werden. 39. Alle Leviten, die Mose und Aaron auf Befehl Gottes nach ihren Geschlechtern gezählt hatten, alle männlichen Personen von einem Monat an und älter, beliefen sich auf insgesamt 22.000.40. Und Gott befahl Mose, zähle alle männlichen Erstgeborenen der Israeliten von einem Monat an und älter und nimm die Zahl ihrer Namen auf. 41. Du sollst die Leviten für mich, für Gott, anstelle aller Erstgeborenen unter den Israeliten nehmen und das Vieh der Leviten anstelle aller erstgeborenen Tiere der Israeliten. 42. Und Mose zählte alle Erstgeborenen unter den Israeliten, wie Gott es ihm befohlen hatte. 43. Die Zahl aller gezählten männlichen Erstgeborenen von einem Monat an und älter betrug 22.273.44. Und Gott sprach zu Mose, 45. Nimm die Leviten anstelle aller Erstgeborenen unter den Israeliten und das Vieh der Leviten anstelle ihres Viehs, damit die Leviten mir gehören, ich bin Gott. 46. Was die Auslösung der 273 israelitischen Erstgeborenen betrifft, die mehr sind als die Zahl der Leviten, 47. So sollst du für jeden Kopf 5 Schekel erheben, du sollst sie nach heiligem Gewicht erheben, wobei ein Schekel 20 Gera zählt. 48. Dieses Geld sollst du Aaron und seinen Söhnen als Auslösung für diejenigen übergeben, die überzählig sind. 49. Da erhob Mose die Auslösungssumme von denen, die über die durch die Leviten Ausgelösten hinausgingen. 50. Von den Erstgeborenen der Israeliten erhob er die Summe von 1365 Schekeln nach heiligem Gewicht. 51. Und Mose übergab die Auslösungssumme Aaron und seinen Söhnen, wie Gottes Mose befohlen hatte.